Ein deutsches Märchen. Prinz Liebling. Es war einmal ein König auf der Jagd, als ein kleines weißes Kaninchen, dem sein Hunde nachjagten, in seine Arme sprang, um Schutz zu suchen. Hey, kleiner Kerl, mach dir keine Sorgen. Niemand wird dich verletzen. Er brachte es nach Hause in seinen Palast und befahl seinen Dienern, sich gut darum zu kümmern. Ich bin die Wahrheitsfee. Und ich war es, die als Kaninchen in deine Arme sprang, um zu prüfen, ob du gnädig und gütig bist. Und in der Tat, das bist du. Frage mich nach allem, was du willst, und ich verspreche, dass ich es dir geben werde. Der König war erfreut. Gute Frau, wenn die Zeit gekommen ist, wenn Sie meinen neugeborenen Sohn zum besten Fürsten machen wollen, werde ich Ihnen dankbar sein. Ich möchte, dass er ein guter, gütiger und barmherziger König ist. Oh, guter König, ich verspreche, auf deinen Sohn aufzupassen. Und falls es jemals nötig sein sollte, werde ich ihn bestrafen, damit er sich bessert und ein guter König wird, wie du es bist. Der König war sehr zufrieden mit seinen Versprechen. Stecke diesen Ring an seinen Finger und ich werde immer da sein, um auf ihn aufzupassen und ihn zu führen. Der kleine Prinz war so bezaubernd, dass niemand anders konnte, als ihn zu lieben. Daher wurde er Prinz Liebling genannt. Im Laufe der Jahre wuchs Prinz Liebling zu einem gut aussehenden Jungen auf. Eines Tages, als er neben der Statue seines Vaters saß und sich an ihn erinnerte, kam sein Pflegebruder Charles herein. Was machst du hier, Prinz Darling? Weißt du nicht, dass wir auf die Jagd gehen sollen? Ich erinnere mich, Bruder. Es ist nur so, dass ich manchmal meinen Vater so sehr vermisse. Prinz Liebling, Charles und sein Cousin Ron machten sich auf den Weg in den Wald, um zu jagen. Während des Reitens erblickte Prinz Liebling ein Mädchen. Er wurde langsamer, während seine Brüder davonritten. Er drehte sein Pferd in Richtung des Mädchens und trabte auf sie zu. Das junge Mädchen war so hübsch, dass der Prinz sich fast sofort in sie verliebte. Er beschloss sofort, dass er sie heiraten würde. Sie hieß Celia und war so gut wie schön. Ich habe noch nie jemanden so schön gesehen wie dich. Ich werde dich heiraten und ich denke, du wirst nur zu glücklich sein, eine große Königin zu werden. Als Celia die Arroganz des Prinzen sah, sagte sie furchtlos: Hoheit, ich bin nur eine Hirtin und ein armes Mädchen, aber ich werde dich trotzdem nicht heiraten. Magst du mich nicht? Nein, Herr. Du bist ein sehr hübscher Mann und auch ein Prinz. Aber es nützt mir nichts, wenn ich mein Leben mit einem arroganten Mann verbringen sollte. Der Prinz war sehr wütend auf diese Rede. In diesem Moment kamen seine Soldaten und suchten ihn. Er befahl ihnen sofort, Celia zu einem Gefangenen zu machen und sie in seinen Palast zu bringen. In diesem Moment stach ihn der Ring. Ah! Er versuchte, den Ring von seinem Finger zu machen, aber es ging nicht. Später an diesem Tag, als Charles ihn so niedergeschlagen sah, fragte er, was los sei. Und als er erklärte, dass er Celias schlechte Meinung von ihm nicht ertragen könne und entschlossen sei, ein besserer Mann zu sein, um ihr zu gefallen, sagte sein böser Bruder zu ihm: Du bist sehr freundlich, sich um dieses kleine Mädchen zu kümmern. Wenn ich du wäre, würde ich sie bald dazu bringen, mir zu gehorchen. Denke daran, dass du ein König bist und dass es lächerlich wäre, wenn du versuchen würdest, einer Hirtin zu gefallen, die nur zu froh sein sollte, deine Frau zu sein. Halte sie im Gefängnis, bestrafe sie. Aber wäre es nicht eine Schande, wenn ich ein unschuldiges Mädchen bestrafen lassen würde? Denn Celia hat nichts getan, was eine Bestrafung verdient hätte. Wenn die Leute nicht tun, was du ihnen sagst, sollten sie darunter leiden. Und denk daran, sie ist nicht unschuldig. Sie hat sich über deine Liebe zu ihr lustig gemacht. Sie hat über deine Liebe gelacht. Gelacht! Mit diesen Worten hatte der Bruder des Prinzen seinen schwachen Punkt getroffen und der Prinz machte sich rasch auf die Suche nach ihr. Als er den Raum erreichte, wo Celia gefangen war, sah er die Türe geöffnet. Er war überrascht, sie nicht hier vorzufinden. Sein Zorn war riesig und er schwor Rache auf denjenigen, der ihr geholfen hatte, zu flüchten. Celia! In diesem Moment stach der Ring erneut in ihn und der Prinz schrie laut auf. Ah! Wie kriege ich diesen Ring von meinem Finger? Können wir ein anderes Mal über deinen Ring sprechen? Denn wir haben eine große Angelegenheit zur Hand, die deine Aufmerksamkeit benötigt. Charles und Ron erzählten dem Prinzen, dass es Suleiman war, sein alter Lehrer, der Celia bei der Flucht geholfen hatte. Sie bestachen sogar eine Wache, um zu sagen, dass Suleiman ihnen davon erzählt hatte. Der Prinz sandte in großem Zorn Charles mit einer Reihe von Soldaten, um Suleiman wie einen Verbrecher in Ketten vor sich zu bringen. Nachdem er diesen Befehl gegeben hatte, ging er in sein eigenes Zimmer, aber er war kaum hereingekommen, als ein Donnerschlag den Boden beben ließ und die Wahrheitsfee plötzlich vor ihm auftauchte. Ich habe deinem Vater versprochen, auf dich aufzupassen und dich zu bestrafen, falls du jemals böse werden solltest. Dein Vater war ein guter Mann, aber du bist deinen eigenen bösen Weg gegangen. Es ist Zeit, dass ich mein Versprechen erfülle und mit deiner Bestrafung beginne. Ich verurteile dich, den Tieren zu ähneln, deren Wege du nachgeahmt hast. Du hast dich durch deinen Zorn wie der Löwe und durch deine Gier zu einem Wolf gemacht. Wie eine Schlange hast du dich undankbar gegen jemanden gewandt, der für dich ein zweiter Vater war. Deine Skurrilität hat dich zu einem Stier gemacht. Nimm daher in deine neue Form des Aussehens all diese Tiere. Sobald die Wahrheitsfee ausgesprochen hatte, sah Prinz Liebling zu seinem Entsetzen, dass sich ihre Worte erfüllten. Er hatte einen Löwenkopf, ein Stierhorn, Wolfsfüße und einen Schlangenkörper. Im selben Moment befand er sich in einem großen Wald neben einem klaren See, in dem er das schreckliche Wesen, zu dem er geworden war, deutlich sehen konnte und eine Stimme sagte zu ihm: Schau dir genau an, in welchem Zustand dich deine Bosheit gebracht hat. Prinz Liebling erkannte die Stimme der Wahrheitsfee und begann zu denken, dass das Beste, was er tun konnte, darin bestand, sich so weit wie möglich vom See zu entfernen, damit er nicht ständig an seine schreckliche Hässlichkeit erinnert wurde. Also rannte er auf den Wald zu. Als er unter einem Baum stehen blieb, kam ein riesiger Käfig herunter und hielt ihn gefangen und die Jäger, die sich hinter dem Baum versteckten, kamen heraus. Die Jäger trugen den Käfig, als er sich die Stadt näherte, bemerkte er, dass große Freude herrschte und als die Jäger fragten, was passiert war, wurden sie informiert. Der böse Prinz ist tot und sein Pflegebruder und sein Cousin, die versuchten, das Königreich zu erobern und es unter sich aufzuteilen, sind vor dem Volk aus dem Königreich geflohen. Der Mann erzählte, dass das Volk Suleiman die Krone angeboten hatte, den der Prinz im Gefängnis zurückgelassen hatte. Er ist ein guter und gerechter Mann und wir werden wieder Frieden und Wohlstand genießen und deshalb freuen wir uns. Prinz Liebling brüllte vor Wut, als er das hörte, aber er war noch schlimmer für ihn, als er den großen Platz vor seinem eigenen Palast erreichte. Er sah Suleiman auf einem prächtigen Thron sitzen und alle Menschen drängten sich um ihn und wünschten ihm ein langes Leben, damit er all das Unheil, das seine Vorgänger angerichtet hatten, ungeschehen machen konnte. Ich habe die Krone angenommen, die sie mir angeboten haben, aber nur, damit ich sie für Prinz Liebling aufbewahre, der nicht tot ist, wie sie annehmen. Die Fee hat mir versichert, dass es immer noch Hoffnung gibt, dass sie ihn eines Tages wiedersehen, gut und tugendhaft. Ach, er wurde von Schmeichlern verführt. Ich kannte sein Herz und bin mir sicher, dass er ein guter König und ein Vater für sein Volk gewesen wäre, wenn nicht der schlechte Einfluss derer gewesen wäre, die ihn umgeben. Ich würde gerne sterben, wenn das unseren Prinzen wieder zu einer gerechten und würdigen Regierungszeit führen würde. Diese Worte gingen Prinz Liebling ins Herz. Er erkannte die wahre Zuneigung und Treue seines alten Lehrers und machte sich zum ersten Mal Vorwürfe wegen all seiner schlechten Taten. Bald brachten die Jäger, die ihn gefangen hatten, zu einer großen Arena, wo er unter all den anderen wilden Tieren gehalten wurde. Eines Tages, als diese Wächter schliefen, brach ein Tier seine Kette und flog auf ihn zu. Prinz Liebling, der das sah, was los war, wünschte, er wäre frei. Ich möchte das Leben meines Entführers retten. Das hatte er sich kaum gewünscht, als sein Eisenkäfig aufflog und er eilte zur Seite des Wächters und schreckte den Tiger zurück. Dann kam er und hockte sich zu den Füßen des Mannes, den er gerettet hatte. Mit Dankbarkeit überwältigt, bückte sich der Hüter, um die seltsame Kreatur zu streicheln, die ihm einen so großen Dienst erwiesen hatte, aber plötzlich sagte eine Stimme in sein Ohr: Eine gute Tat sollte niemals unbelohnt bleiben. Im selben Moment verschwand das Monster und der Wächter sah zu seinen Füßen nur einen hübschen kleinen Hund. Prinz Darling, erfreut über die Veränderung, ging um den Wächter herum und zeigte seine Freude auf jede erdenkliche Weise. Der Mann nahm ihn in seine Arme und trug ihn zur Königin, der er die ganze Geschichte erzählte. Ich hätte gerne diesen wunderbaren kleinen Hund. Eines Tages, als er ein kleines Brot zum Frühstück bekam, dachte er, er würde es gerne draußen im Garten essen. Also nahm er es in den Mund und trabte aus dem Palast. Bald befand er sich an einem Ort, an dem ein großes Haus stand, das aus Gold und Edelstein gebaut zu sein schien. Zahlreiche Leute, die prächtig gekleidet waren, gingen hinein und Töne von Musik, Tanzen und Schlemmen waren aus den Fenstern zu hören. Aber was sehr seltsam schien, war, dass die Leute, die aus dem Haus kamen, blass und dünn waren und ihre Kleider zerrissen waren und in Lumpen um sie herumhängen. Prinz Darling ging auf ein junges Mädchen zu, das versuchte, ein paar Grashalme zu essen. Sie war so hungrig. Mitfühlend sagte er sich: Ich bin sehr hungrig, aber ich werde nicht verhungern, bevor ich zu Abend esse. Wenn ich dieser armen Kreatur mein Frühstück gebe, kann ich ihr vielleicht das Leben retten. Also legte er sein Stück Brot in die Hand des Mädchens und sah, wie sie es eifrig verzehrte. Plötzlich gab es einen großen Aufschrei. Als er sich umdrehte, sah es Celia, die gegen ihren Willen in das große Haus getragen wurde. Ach, ich bin wütend auf die Leute, die Celia wegtragen. Aber ist es nicht genau das, was ich selbst getan habe? Und wenn ich nicht verhindert worden wäre, hätte ich nicht vorgehabt, noch grausamer mit dir umzugehen? In diesem Moment wurde er von einem Geräusch über seinen Kopf unterbrochen. Jemand öffnete ein Fenster. Es war eine alte Dame, die hervorkam und einen Teller mit lecker aussehenden Essen auswarf. Dann wurde das Fenster wieder geschlossen. Prinz Darling lief vorwärts, um das Essen zu essen, aber das junge Mädchen stieß einen entsetzten Schrei aus und nahm ihn in die Arme und sagte: Fass es nicht an, mein armer kleiner Hund. Dieses Haus ist der Palast des Vergnügens und alles, was da rauskommt, ist vergiftet. Im selben Moment sagte eine Stimme: Du siehst, eine gute Tat bringt immer ihre Belohnung. Der Prinz verwandelte sich in eine wunderschöne weiße Taube. Er erhob sich in die Luft und flog auf das Haus zu, aber es verschwand plötzlich zu existieren. Der Prinz war verzweifelt entschlossen, die Welt zu durchsuchen, bis er es fand. Er flog mehrere Tage weiter und weiter, bis er in eine große Wüste kam, wo er eine Höhle sah. Und zu seiner Freude saß dort Celia und teilte das einfache Frühstück eines alten Einsiedlers. Da ist sie! Überglücklich, sie gefunden zu haben, saß Prinz Liebling auf ihrer Schulter und versuchte durch seine Liebkosung auszudrücken, wie froh er war, sie wiederzusehen. Und Celia, überrascht und entzückt über die Zahmheit dieser hübschen weißen Taube, streichelte sie sanft. Ich nehme das Geschenk an, das du mir von dir geben willst. O weiße Taube, und ich werde dich immer lieben. Pass auf, was du sagst, Celia. Bist du bereit, dieses Versprechen zu halten? In der Tat, ich hoffe es, meine süße Hirtin. Du hast versprochen, mich immer zu lieben. Sag mir, dass du wirklich meinst, was du gesagt hast, oder ich muss die Fee bitten, mir die Form der Taube zurückzugeben, die dir so gut gefallen hat. Du brauchst keine Angst zu haben, dass sie ihre Meinung ändern wird. Celia hat dich geliebt, seit sie dich zum ersten Mal gesehen hat. Aber sie hat es dir nicht gesagt, solange du so hartnäckig und arrogant warst. Jetzt hast du bereut und meinst, gut zu sein. Du verdienst es, glücklich zu sein. Und so mag sie dich so sehr lieben, wie sie mag. Prinz Liebling verneigte sich vor der Fee. Steh auf, mein Kind, und ich werde euch beide in den Palast bringen. Und Prinz Liebling wird die Krone, die er wegen seines schlechten Benehmens verwirkt hat, wieder zurückbekommen. Während sie sprach, fanden sie sich in Sulimans Saal wieder und seine Freude war groß, seinen lieben Meister wiederzusehen. Er gab den Ton freudig an den Prinzen ab und blieb stets der treueste seiner Untertanen. Selir und Prinz Liebling regierten viele Jahre. Prinz Liebling regierte sein Königreich und sein Volk würdig. Der Ring stach ihn nie wieder und verschwand bald. Weil gute Taten bleiben niemals unbelohnt.